Abschnitt 2 aus Nach berühmten Mustern. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Nach berühmten Mustern von Fritz Mautner. Abschnitt 2. Ihr klöppelt geschäftig Verse wie Spitzen, drob lächeln die Dichter von ewigen Sitzen. Friedrich Bodenstedt, Mirza Schaffi. Erstens. Nie ist Teig von einer Köchin ohne Mehl genudelt worden. Doch sind leider öfters Verse ohne Seel gesprudelt worden. Deutsche Sprache, willst nur Wahrheit, willst kein Klingklang, Wischiwaschi. Dennoch bist du zum Rubai und zum Gasel gehudelt worden. Zweitens. Wie kannst du eine so kluge Stirne haben? O sag mir's an, süß blinkendes Mädchen, und doch so dummes Zeug im Hirne haben? Wie kannst du eine so helle Stirne haben? O sag mir's an, früh trinkendes Mädchen, und doch so lieb die Nachtgestirne haben. Wie kannst du eine so reine Stirne haben? O sag mir's an, kühn winkendes Mädchen, und Augen wie eine lose Dirne haben. Wie kannst du eine so schöne Stirne haben? O sag mir's an, müd sinkendes Mädchen, und eine Nase wie eine Birne haben. Drittens. Wird man als Rosenöl dir zu Handel und Kauf einen wässrigen Saft antragen, wirst du sicher beim Richter, dass man die Fälschung straft, antragen. Ich aber schmiere den wässrigen Saft den Deutschen an als Rosenöl, denn ich lernte früh schon mit schicklicher Wahl den orientalischen Kaftan tragen. Viertens. Ich glaub nicht an Gott und seine Allmächtigkeit, denn es gibt auf Erden keine Gerechtigkeit. Und dass der westöstliche Divan vor mir zur Schaffi geschrieben worden, das ist Niederträchtigkeit. Fünftens. Ein arger Feind der persischen Priester ist er. Ein kühner Jäger persischer Biester ist er. Ein starker Gegner der Pasenminister ist er. Zu Hause nur ein trister Philister ist er. Sechstens. Höchster Wahrheit, tiefste Keimung, liegt in dem Gedanken nicht, liegt allein in Klang und Reimung, hör drum, was der Weise spricht. Schöne Weiber, Tiger, beide, wohnten traut vermischt im Penschab. Dorther stammt zu seinem Leide nach dem Bibelwort der Mensch ab. Siebtens. Sie lebe nur von Liebe und von Besoffensein? Wär's wahr? Ich fürchte, sie würden nicht so offen sein. Achtens. Sei nicht zu klug, doch wird ein Gedenkchen beliebt sein. Sei nicht gemein, doch wird ein Gestänkchen beliebt sein. Sei wie Mirza Schaffi, so wird dein Buch bei Jung und Alt als Weihnachtsgeschenkchen beliebt sein. Neuntens. Was der Schmetterling für ein verrücktes Vieh ist, dass er unpraktisch von Blüte zu Blüte schwebt. Was die dicke Raube doch für ein Genie ist, dass sie mit bescheidnerem Gemüte lebt. Mager bleibt ewig, wer nicht gänzlich auf ist, was Natur für ihn in reicher Güte webt, sagt die Raube, die, solang ihr Lebenslauf ist, auf dem Zweig, für den allein sie glühte, klebt. Wie der dumme Schmetterling, der Dichter auch ist, dessen eitles Herz nach Ruhm und Mythe strebt, nicht besorgt für seinen lieben, runden Bauch ist, kurz und arm, nachdem sein Geist versprühte lebt. Zehntens. Zum Dichten muss man nie begeistert sein. Ein guter Reim will nur gekleistert sein. S ist ein Beruf, darf nur erkoren werden. Zum Dichten muß man nicht geboren werden. Aus dem Nachlasse des Mirza Schaffi. Aus einem Toren formte mich die Zeit, zum Weisen von dem Wirbel bis zur Sohle um. Ihr findet Weisere nimmer weit und breit, sucht ihr von einem zu dem andern Pole um. Drum sag ich euch, und mit Bedächtigkeit, ein nützlich Ding ist das Petroleum. Ende von Abschnitt 2.